Erster Bezalel und Oholiab sind kluge Handwerker. Gott gab ihnen viel Wissen. Sie sollen das Heiligtum bauen. Zweiter Mose rief Bezalel und Oholiab. Er rief auch andere kluge Handwerker. Gott gab ihnen Geschick. Sie wollten die Arbeit machen. Dritter, sie bekamen Spenden von Mose. Die Israeliten gaben diese Spenden. Sie waren für das Heiligtum. Jeden Morgen brachten sie mehr Gaben. Vierter, alle Handwerker arbeiteten am Heiligtum. Sie hörten mit ihrer Arbeit auf. Fünfter, sie sagten zu Mose, das Volk bringt zu viel. Wir brauchen nicht so viele Gaben. Gott hat die Arbeit befohlen. Sechster, Mose sagte im Lager, niemand soll mehr Gaben bringen. Männer und Frauen sollen aufhören. Das Volk dürfte keine Gaben mehr bringen. Siebter, es gab genug Material. Es gab sogar zu viel Material. Sie konnten alle Arbeiten machen. Achter, die Handwerker machten das Zelt. Sie machten 10 Teppiche. Sie nahmen feines Leinen und bunte Wolle. Sie machten Bilder von Engeln darauf. Neunter, jeder Teppich war 28 Ellen lang. Jeder Teppich war 4 Ellen breit. Alle Teppiche waren gleich groß. Zehnter, er nähte 5 Teppiche zusammen. Elfter, er machte blaue Schlaufen an den Rand. Er machte sie an den letzten Teppich einer Seite. Er machte sie auch an den letzten Teppich der anderen Seite. Zwölfter, er machte 50 Schlaufen an einen Teppich. Er machte 50 Schlaufen an den anderen Teppich. Die Schlaufen waren genau gegenüber. Dreizehnter, er machte 50 goldene Haken. Er verband die Teppiche mit den Haken. So wurde das Zelt ein großes Ganzes. Vierzehnter, er machte Teppiche aus Ziegenhaar. Diese waren für das Dach des Zeltes. Er machte 11 Teppiche dafür. Fünfzehnter, jeder Teppich war 30 Ellen lang. Jeder Teppich war 4 Ellen breit. Alle 11 Teppiche waren gleich groß. Sechzehnter, er verband 5 Teppiche zusammen. Dann verband er die anderen 6 Teppiche zusammen. Siebzehnter, er machte 50 Schlaufen an den Rand. Er machte sie an den letzten Teppich einer Seite. Er machte auch 50 Schlaufen an den letzten Teppich der anderen Seite. Achtzehnter, er machte 50 Haken aus Kupfer. Er verband das Zeltdach damit. So wurde es ein großes Ganzes. Neunzehnter, er machte eine Decke aus roten Widderfellen. Diese war für das Zeltdach. Darüber machte er eine Decke aus Sekufellen. Zwanzigster, er machte Bretter für das Zelt. Sie waren aus Akazienholz. Sie standen aufrecht. 21. Jedes Brett war 10 Ellen lang. Jedes Brett war 1,5 Ellen breit. 22. Jedes Brett hatte 2 Zapfen unten. Die Zapfen waren miteinander verbunden. So machte er alle Bretter für das Zelt. 23. Er machte 20 Bretter für die Südseite des Zeltes. 24. Unter den 20 Brettern waren 40 silberne Füße. Jedes Brett hatte 2 Füße. Die Füße waren für die Zapfen. 25. Für die Nordseite des Zeltes machte er auch 20 Bretter. 26. Diese hatten auch 40 silberne Füße. Jedes Brett hatte 2 Füße. 27. Für die Westseite des Zeltes machte er 6 Bretter. 28. Er machte 2 Bretter für die Ecken hinten am Zelt. 29. Diese Bretter waren unten doppelt. Sie waren auch oben doppelt für einen Ring. Er machte das so für beide Ecken. 30. Es waren 8 Bretter insgesamt. Sie hatten 16 silberne Füße. Jedes Brett hatte 2 Füße. 31. Er machte 5 Riegel aus Akazienholz. Diese waren für die Bretter einer Seite des Zeltes. 32. Er machte 5 Riegel für die andere Seite. Er machte 5 Riegel für die Rückseite im Westen. 33. Der mittlere Riegel ging durch die Mitte der Bretter. Er ging von einem Ende zum anderen. 34. Er bedeckte die Bretter mit Gold. Die Ringe für die Riegel waren aus Gold. Er bedeckte auch die Riegel mit Gold. 35. Er machte einen Vorhang. Er nahm blaue und rote Wolle und feines Leinen. Er machte Bilder von Engeln darauf. 36. Er machte 4 Säulen aus Akazienholz. Er bedeckte sie mit Gold. Die Nägel waren auch aus Gold. Er machte 4 silberne Füße dafür. 37. Er machte einen Vorhang für die Tür des Zeltes. Er nahm blaue und rote Wolle und feines Leinen. 38. Er machte 5 Säulen dafür. Die Nägel waren auch dabei. Er bedeckte die Köpfe und Ringe mit Gold. Die 5 Füße waren aus Kupfer.